You don't speak. Oh, you don't speak. No, and we have two guests today from Budapest, and they will be talking in German and English. So if you need translation, it will be provided by Doris. Also wer Übersetzung braucht, gibt es jemand, der oder die nicht so gut Englisch oder Deutsch, also Englisch jetzt versteht? Okay, gut, dann. Okay, weil sonst könnten wir in beide Richtungen übersetzen. Aber wenn das eh niemand braucht. So, I'm here today for the group Radical Queer, who is organizing a bus from Vienna to Budapest, to the Budapest Pride March, which is held on the 7th of July. So, today this information meeting is mainly meant for people who want to go with us by bus, but of course it's also for people who just share a general interest and who just want to get information about activism in Hungary, because this is what Agi will be talking about, and the Budapest Pride March. So we have some information for you on how to how you can register for the bus afterwards, and what else? Yeah, we could just introduce. Okay, great. Yeah, welcome, Agi and Milan from Budapest. We are very happy you made it here. And Agi is a long-term activist in Budapest on different topics, LGBT. She was involved in the Labris, the first lesbian organization. I'm just helping for the girls, but I'm not a member. Okay, she's helping everywhere. And she's going to tell us about different action topics that are in this in discussion right now in Budapest concerning activism. And Milan is organizer of the Budapest Pride, part of the organization team, and was also involved last year and supported us very much when we were there, and before that actually also. And he will tell us about this year's Pride preparations. Yeah, and we will start with Agi, and then Milan will tell us about Pride organization, and afterwards we can discuss things and ask questions. Yeah. Okay. Dann Agi auf Deutsch. Ja, also ich an dich das Wort. Ja, ich hab gesagt, dass es mir besser ist, wenn ich auf Deutsch spreche, wenn das in Ordnung ist. Okay, aber ich kann auch Englisch sprechen. Deutsch ist gut. Also ich möchte, können wir das Licht jetzt aufmachen? Ja. Also dieses Foto ist von Philipp Karl. Er lebt in Ungarn seit ein paar Jahren. Und das ist eine Freundin von mir. Da, ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Ja. Und ich dachte, das ist ein kleines Symbol dafür, wie Aktivismus oder Antifaschismus zum Beispiel in Ungarn aussieht. Dass da steht ein Mädchen alleine da und da sind die Faschisten und marschen auf der Andrássy-Straße. Und ja, das wollte ich zuerst zeigen. Und dieses Foto ist von Philipp Karl und alle anderen Fotos sind von Cotty Holland und sie ist auch ein LGBT-Aktivist in Ungarn, in Budapest. Also zuerst wollte ich darüber sprechen, wie die Situation momentan in Ungarn aussieht. Also in der letzten Zeit, ich denke, ist nicht so vieles passiert, also keine großen Geschehnisse sozusagen. Aber es gibt schon symbolische Gesten auch oder langsame Entwicklungsprozesse zum Beispiel. Und ich werde auch einige Beispiele sagen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Obdachlosen-Thema in Budapest. Zuerst möchte ich eine Sache im Zusammenhang damit erwähnen, warum zum Beispiel sozialer Aktivismus in Budapest für uns sehr, sehr schwierig ist. Das ist auch ein bisschen im Zusammenhang mit dem Obdachlosen-Thema. Zum Beispiel, es gibt die rechtsradikale Partei Jobbik, und es gibt auch verschiedene rechte Gruppen, auch in Budapest, die sind entweder in Budapest tätig oder in kleineren Dörfern und so weiter und so fort. Und sie machen auch eigentlich sozusagen soziale Aktionen. Also zum Beispiel, wenn es eine Zwangsräumung gibt in Budapest, meistens in Budapest, aber auch in anderen Städten, die sind immer da und die zeigen sich sozial sozusagen. Und eine Menge Menschen fühlen, weil es gibt sehr, sehr wenige linke Bewegungen oder soziale Bewegungen. Und deshalb fühlen die Menschen, dass wenn sie für andere Menschen helfen, oder eine Menge Menschen fühlen, Entschuldigung, so, dass sie Jobbik anschließen sollten, wenn sie auch sozial tätig sein möchten. Und wir haben auch verschiedene Gruppen, zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Obdachlosen-Thema. Und wir haben auch das überlegt, was wir machen sollten. Und wir dachten, es wäre gut, wenn wir auch zum Beispiel bei den Zwangsräumungen dabei sein könnten, dass wir die Leute helfen können. Aber das ist auch sehr, sehr schwierig, weil die Rechtsradikale sind schon da und die machen eigentlich die soziale Bewegung. Es hört sich sehr, sehr komisch an, aber es ist so, die machen die soziale Bewegung, die in anderen Ländern, oder ich würde sagen, dass zum Beispiel in Spanien oder so, dass da die linke Bewegungen machen. Und ja, das wollte ich erwähnen, warum einige Sachen zum Beispiel in Budapest unmöglich sind, zum Beispiel für unsere Bewegungen. Was ich noch erwähnen wollte, dass es gibt verschiedene Themen, Obdachlosen-Thema zum Beispiel, Antifaschismus und so weiter und so fort, aber diese Gruppen, die sich mit diesen Themen beschäftigen, die sind sehr, sehr klein und da sind eigentlich die gleichen Leute immer da. Also wer sich zum Beispiel mit dem Obdachlosen-Thema beschäftigt, beschäftigt sich auch mit Antifaschismus oder so und so weiter und so fort. Und wir sind sehr, sehr wenig, würde ich sagen. Okay, ich weiß nicht, ob ihr, ich werde jetzt über das Obdachlosen-Thema sprechen, ein bisschen näher. Weil ich denke, das ist sehr, sehr wichtig und jetzt ist das auch aktuell, weil es gibt auch die Wirtschaftskrise in Ungarn und in Budapest und das ist jetzt ein riesengroßes Problem in Budapest. Und eine Menge Wohnungen stehen leer in der Stadt und sie sind entweder von dem Staat oder die sind auch Privathäuser, aber die stehen da leer seit, was weiß ich, Jahren. Und es gibt immer mehr Obdachlosen, zum Beispiel in Budapest. Und es gibt einige Initiativen oder Gruppen, die sich mit dem Thema beschäftigen. Da gibt es zwei Gruppen und ich bin ein Mitglied von einer der Gruppen und wir machen, also wir probieren radikale Aktionen machen in diesem Thema, damit die Situation ein bisschen besser wird. Und jetzt werde ich über eine Verordnung in dem 8. Bezirk sprechen. Also, und da, es war eigentlich darüber, dass man keine Sachen aus der Mülltonne rausnehmen durfte oder darf, immer noch eigentlich im 8. Bezirk. Und das war eine Verordnung. Und wenn man das gemacht hat, dann musste man eigentlich eine Geldstrafe zahlen. Und zum Beispiel für die Obdachlosen war das natürlich, ja, also sie können natürlich die Geldstrafe zum Beispiel nicht zahlen. Niemand nimmt Sachen aus der Mülltonne raus, weil man das machen möchte. Oder es gibt schon Personen, die in Not sind und die brauchen das. Und also es war ein Gesetz, ein wirklich unmögliches Gesetz im 8. Bezirk. Und das andere war noch unmöglicher, die Verordnung, dass man nicht auf der Straße schlafen darf, weil wenn man auf der Straße schläft, muss man auch eine Geldstrafe dafür bezahlen. Und das ist natürlich auch unsinnig. Und ja, und das ist... das war, ich weiß nicht, ich denke vor einem Jahr wurde diese Verordnung eingeführt in dem 8. Bezirk. Und ich möchte im Zusammenhang damit noch eine Geschichte erzählen, weil das sagt auch sehr vieles darüber, was in einigen Stadtteilen, zum Beispiel in Budapest, passiert. Dass einige Leute die waren Sozialarbeiter und aus unserer Gruppe haben eine Demonstration organisiert gegen diese Gesetze oder besser gesagt Verordnungen. Und ihr sollt sagen, wenn das nicht verständlich ist, weil ich habe vor 10 Minuten die juristischen Begriffe dafür auf Deutsch erfahren. Die Demonstration war über diesen Mülltonnengesetz oder Verordnung, dass man keine Sachen aus der Mülltonne rausnehmen darf. Und die Leute waren da, diese Sozialarbeiter und aus unserer Gruppe und verschiedene Leute. Und die haben Sachen aus der Mülltonne rausgenommen als Demonstration. Da waren die Medien, die haben alles aufgenommen und so weiter und so fort. Und danach hat ein Junge, er war ein Organisator von dieser Demonstration, gesagt, dass so etwas, weil die Polizei nicht alle gesehen hat, wie ihr aus der Mülltonne etwas rausgenommen habt. Und wir möchten nicht, dass die Polizei nur zwei oder drei Leute dafür bestraft. Ich möchte sagen, dass alle etwas aus der Mülltonne rausnehmen soll, weil dann ist das ein bisschen besser, wenn die Polizei, also ich weiß nicht, dafür 20 oder 30 Leute bestraft und nicht nur zwei oder drei. Und weil er das gesagt hat, es gibt auch ein Gesetz, also das ist keine Verordnung mehr, das ist ein Gesetz in Ungarn, dass man andere nicht sagen kann, dass sie eine Verwaltungsübertretung betreten. Und das ist schon gegen dem Strafgesetz. Und danach gab es eine Gerichtsverhandlung in zwei Stufen von diesem jungen Mann. In erster Runde wurde er verurteilt, nicht fürs Gefängnis, sondern auf eine Art Geldstrafe. Aber er wurde eigentlich verurteilt und er durfte dann zwei Jahre lang, wie heißt das? Zwei Jahre lang durfte das er nichts machen. Aber danach, wegen einer anderen Verordnung, der Verfassungsgerichtshof hat gesagt, dass es gegen den ungarischen Grundgesetz ist, also beim Stufe 2, also passierte eigentlich nichts, also er sollte auch die Geldstrafe und so weiter und so fort nicht mehr bezahlen. Aber ich war auf dieser Gerichtsverhandlung und das war wirklich lächerlich, wie das abgelaufen ist zum Beispiel. Er musste sich es waren Leute da, die das erklären sollten. Ah ja, welches Müll haben wir aus der Mülltonne rausgenommen? Wer hat das Müll dahin zugemacht? War das Müll von uns oder aus der Straße? Und das war wirklich lächerlich. Okay, das war's über das Thema. Ich möchte nur sagen, wenn ihr Fragen habt dazu, was ich bisher gesagt habe oder etwas nicht verständlich war. Ja. Diese Verordnungen waren immer im 8. Bezirk oder auch in anderen Bezirken? Also es gab zum Beispiel eine Verordnung, die gleiche Verordnung, Mülltonnenverordnung in Kapusch war. Und also Verordnungen, ja doch schon im 8. Bezirk. In anderen Bezirken passierten auch einige Sachen, was gegen Obdachlose gerichtet wurden. Zum Beispiel in dem 14. Gerichtsbezirk, da gab es Hütten von Obdachlosen, die sie aufgebaut haben für sich selbst. Der Bürgermeister hat sich so entschieden, dass sie das nicht mehr sehen möchte, dass da Obdachlosen leben einfach. Und diese Hütten wurden abgebaut. Aber in 3 oder 4 Stunden oder so. Und diese Menschen, die da gelebt haben, die Obdachlosen, hatten auch keinen anderen Platz, also in sozialen Institutionen oder so nichts. Und in 3-4 Stunden haben das gemacht. Und es gab auch einige Sozialarbeiter, die organisiert haben, dass da dass immer jemand da war, das zu checken, wann das passiert. Aber irgendwie haben sie das, ich denke, in der Nacht gemacht oder so, geheim. Also sie sind nicht. Just maybe some background information. It's a district, new mayor is from the Fidesz party, and he's a very young guy compared to the other mayors, totally young, and supposed to be gay as well. Sorry for our community. But yeah, in the 8th district, there are many, many things going on, which is really discriminative, of course, against people, because this is a district where all the houses for homeless people as kind of homes, and they can go there and just spend one night or two, and they can go back, and there are the places, squares where the, for example, Christian people are food for free for them, so this is kind of the center for them, and this is where they are discriminated the most. because of the city. Yes, sorry, that's not eine Frage, aber okay. Yeah, concerning to the 8th district, so is it a very popular place for tourism, or is it just to tell all those homeless people, well, fuck you, we don't want to? No, it's the kind of ghetto of Budapest. Yeah, so we can see that most of the immigrants, most of the Roma people, we had a discussion before that about the word Roma or Gypsy, we're using just as well as well. So most of the immigrant people, Roma people, and of course poor people and other are in the 8th district. So what is their excuse? I mean, because like for example in Graz they say, okay, no more public drinking in the center of Graz because we don't want this because, you know, center. Yeah, yeah, I know. But what is their excuse to put it somewhere which is anyway a ghetto or probably not the fanciest place of Budapest? What is their excuse to do that? It's just like pure fun. Well, I can say that there isn't any excuse for that, just because we don't want to get people in our city. Because I mean, the main reason behind that was that there are so many places the homeless people can go, so we have to force them to go there. Yes. That's why we have this proposal, and of course it was passed. So we have to force them to go to that places, which are totally too crowded, too dangerous for homeless people, because there are too many persons, like 400 people in one place, tell me that there won't be any conflict. They are afraid to go there because their clothes will be stolen. These are not safe places, these are not comfortable places for them, these are not the places where they can kind of fight against their status, so they can go out of it. So and they are forced to go there. So if they don't go there, and if they sleep on the streets, or they will use them for like living, then they will be punished. But now, for example, du kannst Deutsch sprechen. Okay. Yes, sir, my German is not that bad, not that good. So I understand what you are saying and asking, but I would rather answer in English if you don't mind. Okay. Okay. Ich wollte nur kurz eine Frage stellen. Okay. Heißt das, dass die dann alle im Knast sitzen, weil die die Geldstrafen nicht bezahlen können? Oder? Also diese ganze Sache konnten sie nicht wirklich so rüberbringen, oder wie soll ich das sagen? Also es funktioniert so nicht. Aber die Absicht war schon da. Die Absicht war schon da und die Polizisten also machen das. So viel ich weiß von bestimmten Leuten, die Polizisten waren damit auch nicht zufrieden, weil sie sagten, da sind die Sozialarbeiter dafür da, dass sie für die Obdachlosen kümmern, und das ist auch, ja, das ist wie das laufen sollte eigentlich. Und jetzt, also... Aber Absicht war schon da, aber sie konnten das nicht so richtig realisieren, sozusagen. Yeah, the thing is, in that district, there is an order as well that I have seen that, and I was really outrageous about this. Two black, really totally black, big jeeps with many persons, light on the a big light on the car, and they are just circulating in the district and searching for homeless people, and if they find one, and they will just, you know, ask them, what the hell are you doing on the street? Well, I'm fucking sleeping here because I don't have anywhere to sleep. So, and they will just kind of punish that person. And they are called, these guys are called the good guys. This is the name in Hungary. It's just an abbreviation. The good guys. Yeah, but it's an abbreviation because the district called Josefstadt, Josefbezirk. And you, yeah, this one. Okay, this one. Für ein Bezirk für Deutsche und für Österreich. So jó means in Hungarian good, and fiú means guys, and it's an abbreviation. So József város, Józsefstadt. So jó, like good, and guys. So jó fiú, good guys. Good guys. Good guys who are watching the homeless people and discriminating them because of their status. I mean, like this kind of. And can I ask what's about women, the homeless women? So, I mean, what is... No, but I mean, if you say that 400 people in one place, so it's clear that for women who are homeless, it's not so nice. It's co-educated. It's co-educated. Meaning that, I mean, men and women it's are not Deutsch. And how they legitimize this, because, I mean... I mean, they just put everybody in the same place. No excuse, there isn't any place. But also in the prison, they don't put everyone in the same place. Yeah, but it's not a prison. I think they... Is this staatlich, oder was ist das für ein Platz, wo die Leute dann schlafen? Sie können dann nicht, oder wie meinst du das? Nein, diese Obdachlosenheime, sind die staatlich, oder... Also entweder staatlich oder von der Stadt. Meistens von der Stadt. Und es gibt einige Stiftungen auch oder so, aber die sind nicht so häufig. Ich glaube, du hast noch mehrere Punkte. Und wenn wir noch über die Pride auch sprechen wollen, gehen wir weiter und wir können die Fragen dann später nochmal aufgreifen, wenn sie passen oder dann auch. Yeah, okay, ich würde sagen, dass wir auch einige Bilder zeigen zu diesem Thema zuerst. Wo sie vorzieht? Nein, was? Was AD, ja, Lothar schon mal ein Beispiel zeigen kann. Okay, und das war eine Demonstration. Das war eine Demonstration gegen alles, was wie momentan alles im 8. Dezember aussieht. Ja, ich habe schon gehört, was. Ja, das ist auch schieben, dass ich schwul bin. Wir machen Allianz. Ja, und das war... Ja, sie ist auch eine Organisatorin von Budapest Pride. Also diese Demonstration war eigentlich über leere Wohnungen, weil dafür, da gibt es sehr viel und da sind sie sind nicht benutzt. Und ja, wir wollten ein bisschen... Und darüber sprechen, also mit Media und auf jeden Fall mit jemandem von 48, dass diese Wohnungen benutzt werden sollen, weil so viele Obdachlosen sind, natürlich. Und es ist auch eine Gruppe, die AG hat darüber auch gesprochen. Das Modell macht nicht so. Instead of jail, we want to have flats. And this is the name of the group, right? Yes. Yeah. Und auf dieser Demonstration waren sehr viele Leute da, die entweder Obdachlosen sind oder vor den Zwangsräumen stehen. Yeah, and this guy, the mustache, is a representative of the Green Party. Politics can be different. Ah, okay. It's me. Yeah, the drummers. You know, the radical queer FNT collective. Yeah. That's okay. The same. Wie sie vorzieht, ich möchte. Und ich wollte noch etwas sagen und inzwischen wird Milan die anderen Fotos auch aufmachen, dass es gab auch Diskussionen darüber, also auch im Queer-Community zum Beispiel, ob wir zu anderen Initiativen oder Gruppen uns anschließen sollten, weil für einige es ist, also wie soll ich das sagen, es ist peinlich, wenn die Schwulen da sind oder die Schwuchtern da sind oder wie soll ich das sagen. Und dann gibt es Konflikte und so weiter und so fort. Und wir haben zum Beispiel, und wir hatten eine Diskussion darüber mit dieser Obdachlosengruppe und also beide Parteien, also auch die LGBT-Leute und auch die Obdachlosen waren so überrascht, dass sie füreinander nicht peinlich sind, sozusagen. Weil sonst passiert das immer. Und das war zum Beispiel eine Obdachlosen, also Demonstration eigentlich, aber wir haben das so zusammengebunden mit... Ja, the background information. Last year, the Fidesz, the government party, has decided to give, just for the football, around 30 billion for it. Really, it's a big lot of money in Hungary. Just a conferring, 1 billion for it for the whole civil NGOs as a funding. I mean, 30 billion just for the football, a new arena, a new academy, a new museum in the eastern part of Hungary, and just 1 billion for every Hungarian civil NGOs. Very cool. So we have just made this demonstration that we wanted to draw attention that please come on, we have to play football that so we will get some attention and we will get some money to live. And it was the same group, yeah. This is just funny things that is in the media in some sense. And Gabor has this kutyu polo, what means faggot in Hungarian. Yeah, it's very famous. Okay. Also, das war das erste Thema. Habt ihr Fragen? Die Fragen können wir später. Ich wollte noch erwähnen, das ist das nächste Thema eigentlich, aber darüber möchte ich nur einige Sachen sagen. Dass wegen der Wirtschaftskrise zum Beispiel eine Menge Leute verlassen unser Land. Aber es gibt auch die nicht nur aus wirtschaftlichen Gründen das Land verlassen. Zum Beispiel lesbische Paare, die Kinder haben, die wissen nicht, was in der Zukunft passieren wird, weil das ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Und also ich kenne auch solche Paare, die das Land verlassen, weil sie würden bleiben, sie haben keine finanziellen Probleme, sie haben Arbeit, aber sie denken, dass sie, also sie wissen einfach nicht, was passieren wird. Und deshalb, here we can connect with the LGBT-related issues. 2010, when the Fidesz has gained the majority, so they have decided that with this new possibility that they can do whatever they want without any consultation, they have changed the ground law, the constitution, so we have a new constitution now. In that constitution, the institution of marriage has decided to be an institution between man and woman, of course. In the constitutional level, every kind of family has been still protected and kind of respected. Last year, around November or October, the new family protection law has been passed. And the new family protection is about the definition of family. A new definition of family is like based on the marriage. A family is based on the marriage. What is marriage? Institution between men and women. So every same-sex couple with children is excluded. Every heterosexual couple with children who are not living in a marriage but just like in a partnership or they are living together, they are not considered as family anymore. One parent with children or with child with children, they are not considered as family anymore. So. This is the new kind of way of thinking about family because they want to support, they want to force the people to marry because this is a value you have to follow. Does it mean that you don't get any child support or anything? Like anything, any benefits that you get as family, so they don't get this anymore? Or does it just mean, it says in the constitution that you suck, but you still get the benefits like anybody else, or are they discriminated also with the benefits? There were benefits for, I mean, before for married or not married couples as well. It's still ongoing, how they will exclude everyone, or they won't exclude, because it's still not decided. Because the thing is that they have a kind of a factory, they're changing everything, there are so many controversial things, and these taxes things is still, as I know, still ongoing. Because does your constitution don't have that, like Austrian constitution says, that same issues have to be treated the same way? Did it never exist? Because I remember when we had a discussion about the constitution thing, we were like so shocked at loss. We were like, how can you do this? You need this and that in Austria. But it seems that Hungarian constitution is a different way how you can change things, and maybe like this equality thing doesn't exist anyway in the constitution. You know, a constitution is all the time constantly as kind of ground law. It doesn't have to narrow anything. It's just something you have to always refer to. And the laws the parliament passes, they always do this kind of precise things about kind of equal treatment and so on. And what now the law factory of Fidesz does is now, for example, the definition of family, even if in the constitution it was not narrowed to this marriage shape. Sorry. And of course, it has happened last year. And this January, a new association, Hungarian Family Scientific Association, has been established, supported by the government, which has said, one of my favorite, no sex before marriage. This is the bad thing they have ever found out. of course, it was a totally big media campaign. The Hungarian Scientific Academy has totally given a negative effect about this association. We did a very good campaign, I think it was a very successful campaign against this, and of course the media as well, you know, because it has affected everybody, not just us. No sex before marriage, how bullshit you can say 21st century and this kind of middle age. So that's why it was a very successful campaign, and they have deleted the website. I think you just turned them down, not just us, of course, the media, but we have contributed to that too. Another maybe a legislative things. Yes, and I wanted to say, because it's similar to the Russian one, you can sign, show the demo picture. So you know maybe about St. Petersburg Russian propaganda law, which was passed in St. Petersburg and Moscow. And this was a demonstration against. This was a demonstration against it. against this propaganda law, and we mustn't propagate homosexuality, pedophilia, lesbianism, and transgenderism, if there are words like that, I doubt that. And of course, our Jobbik party, the extremist right-wing party, has not waited for long, really. This year they have attacked the parliament, on the municipality level and every level, that we have to have the same propaganda law, meaning that they will prohibit every kind of homosexual events on streets and so on. Just one thing, because they would like to ban, for example, the pride, and I think they would do everything that they can ban the pride. Yeah, just the thing is, of course, first it was. This proposal was sent to the parliament. Even Fidesz is a fucking Nazi party. They know that they can't do this in the EU. They can't accept these proposals, and they didn't. Every party, even the government or Fidesz party, has said that they won't accept this, and it's totally unacceptable, this proposal. And it didn't pass. And then after that, other Jobbik representative on the municipality level has proposed the same propaganda law, that they will ban every homosexual event in Budapest. The thing is, they I don't know whether they are that full or they do this politics just to show that they are homophobic, because they can gain like 10% with homophobic card and anti-Semitism and anti-Roma card. You can say that. Because our Pride March is a demonstration. It's under the freedom of assembly right. It's our human right, as you know, to tell what we are against. What the municipality can give an can give the possibility for a supporting cultural event that you use and you pay for the municipality. But it's two different things. So if they, if the law, if this proposal passes on the municipal level, they can ban, for example, homosexual sport events like Euro Games. But they can't ban any demonstration, because the demonstrations are under this freedom of assembly right, under a different law. So it wouldn't have affected us. But still, you know, the message is there. We are homophobic. We want to discriminate you, and we are not tolerating you. You are not part of the society. This is all the cards we are playing every time. When they have this propaganda law about homosexuality, after they have played out the anti-Semitism card, maybe you know about that too. They were talking about an issue happened like 130 years ago. It was about that a poor Hungarian girl has been murdered by Jewish people. And they have said in the parliament that they are condemning the whole Jewish community, and they are really sorry and sad about the thing, but now they can't say that they are condemning a whole community, like the Jewish community, and they are very sorry about that. And it was at the same time, so first time homophobic card, anti-Semitism. Of course, the anti-Roma card is still ongoing, because it's every time from last year. it has happened like recently. Nazi groups have marked houses of Roma people with an X and written there that you will be killed. And it's still ongoing, supported by the lobby, because now, you know, this whole Nazi shit is in the parliament. 10%, and they are the only party which has gained power from the last year. Just you to show that they are still gaining power, and it's very sad. And the left wing is, sorry, I'm too short, not too long. Okay, so these are the pictures front of the Russian embassy. Yeah, and we were like shouting Putin about stuff, so Putin has to resign. So does it mean that all those things that are happening by those paramilitary groups from Jobbik and whatever, does police give any damn about it, or do they just watch? Like, except and also with those good guys, so are they allowed to go and have those raids? Are there any consequences if I kill a Roma person? So is anything? The Buddha guys are from the major. This is a group of the major of the eight. District or I don't mayor. So are there legalized? Yeah, of course. They are the people of the mayor. Of the city. Okay. Yes. And so if the Nazi groups go and attack the Roma people, does police give them any protection? Like, does police also show that they are there and that they are not accepting those marches through the for example. Okay, I'm sorry. I think we should go on and discuss details later. The intention is that we get an overview of what's happening there and what activism is about, and then we talk about the pride and all the details. Thank you for moderating. In der letzten Zeit, in den letzten zwei Wochen, also ich denke, einen Monat, gab es einige Angriffe gegen Juden, zwei Angriffe eigentlich, gegen Juden im Zentrum von Budapest. Und ich würde sagen, das sind die uns bekannt sind, aber ich weiß, also die auch in den Medien verbreitet wurden, aber früher gab es auch, also ich weiß nur über einen Fall, aber gab es auch so etwas. Und obwohl, also ich würde sagen, obwohl wir unsere Alltäge so leben wie früher, also zum Beispiel, also eine Ausnahme ist der Tag von der Parade oder so, aber solche kleinere Zeichen, zum Beispiel diese Sachen, diese Angriffe zeigen, dass eine Menge Sachen sind verändert jetzt. Und das wollte ich am Anfang auch sagen, dass es gibt keine großen Geschehnisse, aber es gibt solche kleinere Zeichen. Aber du meinst gegen jüdische Personen? Ja, genau. Von der jüdischen, was weiß ich? Ja, gegen also, jüdische Personen. Also es geht schon um Personen, nicht gegen Gebäude oder Stadion. Nein, Personen, ja. Und naja, obwohl also, wenn man ihre, also sonst kann man nichts merken, nur wenn es eine Demonstration gibt in der Stadt, also. Yeah, but thing is, for example, I'm walking hand in hand all the time with my partner, the same and I have never been hit, we have never been hit, I have never heard that somebody said "faggot," some strange glancing, that's all. So it's really strange how we can live together and not live together, what kind of groups are against us, and of course we have to talk about there's Budapest, the 2 million people, persons, but of course there's countryside and East Europe, East Hungary, where the situation is getting worse and worse, really. I mean, maybe in Budapest, my capital city, I'm in a privileged situation that I don't face this discrimination face to face every day. But there are people who are really afraid, because what I wanted to say to you, you have to imagine that there's a very small village with like half of it Roma persons and half of them Christian white Hungarian people, a real Hungarian, so-called by the OPIC. And there are like paramilitary groups, really, and they're marching, and the police can't do anything against them because they don't do anything. They are just marching, of course, with black boots and with signs that, you know, they are showing that they are against these minority groups, and they are threatening them, but the police don't do anything. And there are like villages where there is a Jobbik mayor. And there are like 300 cases where the mayor is doing something against a Roma child who is cycling without any light on the bicycle. I mean, bullshit stuff. Like, in everyday life, they are facing kind of discrimination. But it happens in East Europe, more Roma people, of course. In Budapest, is of course different. Yes, what I wanted to say is the same what Milan said before with the example about his partner and about him, that in the everyday life we have a picture of Budapest that is a fucking free city, but really, but there are signs, but we should notice. Sometimes like the rats coming out from the tunnels. Pride March is one of the events which brings them out, and they are coming sometimes without any reason. So there are hidden things. Sometimes, like the legal legislation regarding same-sex couples and transgender persons in Hungary, is much better than in many Western European countries and in Austria. If you see the Elder Europe map, you can see there is a maximum 17 points, or some, I don't know, given points, but there is a comparing. You can get a plus 1 point for a same-sex couple legal recognition. and other things. We have like 14, Austria has 6. And now we are coming here and talking about that there are people who are afraid coming to the Pride March, and there are people who are discriminated in everyday life. So the legal recognition and acceptance of the society is totally divided and not harmonized at all. So if we can say that, you know, if we just take the legal recognition of same-sex couples and transgender persons, then we are in a much better situation than Austria, which is not true. I mean, like, in a way, it's really difficult sometimes how it is. Like, for example, in Turkey, they have -3, but there are like 300 persons marching in the center of Ankara, and 5 officers securing them, and there is no counter demonstration. Of course, it's a Turkey, it's a totally different country, but still, you know, there are things we have to emphasize. Yes, and I have 2 additional things to the signs or something like that. That a lot of street names and status. Statuen wurden ausgetauscht. Also die Straßennamen zum Beispiel, wenn er war, also ich weiß nicht, zum Beispiel, also, und sie planen auch, ich kann dir ein Beispiel sagen. So you wanted to say that last year was kind of the biggest event, that 20 places, squares, bridges, streets has been renamed in Budapest and of course in other cities too. Now the form of the state in Hungary is still a republic, but the name is changed. We are not Hungarian Republic anymore, but just Hungary. So every square, like Republic Square, had to be renamed. If there is a street or square which has a name a bit related to communism or a communist, had to be renamed. Yeah. Mm-hmm. That was the biggest one, the Moscow Square. Of course, everybody knows why is Moscow Square there. Everybody knows that, but it's part of our history that we had 50 years communism. We cannot deny it. Everybody knows that, and everybody has accepted it, that we had this, and we are over it. But they have renamed it. And even if I'm not supporting communism in a way that, you know, but still, you know, this changing is just denying the history. They have denied 50 years history in the constitution as well. I mean, like, there are things which we shouldn't deny. And of course, there's a rehabilitation of the Horthy culture. Yes. Horthy was a governor between the 2 world wars, and you can talk about that. And for example, if there was a statue of a leftist writer, leftist, so József Attila, for example, and they would like to put away the whole statue where nobody can see it, something like that, because yeah. He was kind of leftist. It's like, you know, and he's one of the famous Hungarian poets, or was one of them. Just other really signs, if you're talking about signs. The square from the parliament now will be rebuilt, and will bring back the same square which was between the 2 great wars. In the education level, they have taken out one of the biggest contemporary poets, Oludy Győr, from the education, because he has written about, you know, sexuality, and he was actually bisexual, everybody knows that, and they have taken him out. I mean, maybe not because of that, maybe because of that, who knows, right? I mean, like, you can argue on both sides if you want to. And there are so many other things which is just coming back, this changing, this whole rehabilitation of this Nazi and very extremist right-wing things, and I really don't like it. Or you can talk about 40 a little bit, maybe? Just centers. Yeah, but I think we should come to an end and talk about the Pride, because I think it's going to I think we can talk about the Pride now, and if there are any other questions, we can answer the other questions too. I think we got a good overview of topics that are in Hungary now, and that's the context of where we are going on 7th of July. Yeah. And so don't be we need more information on that particular day. Should I do these pictures from last year? Should I show that to you? Some maybe. Just maybe during my. Okay, and later on we will show you the other pictures that there are positive things to what I have in the Hungary. Yeah, of course. There are positive things too, not so many, but there are some. So just a little bit, some history of the Pride March. The first one is 1993. Very small, very hidden. Nobody knew about it, I think. It was like going on for like 14 or 13 years without any problems, without any fancy, any police security, any counter demonstrators. It was kind of really a parade, which you might have experienced here if you have attended the Vienna Pride and the other Western European Pride as well. In 2007, it was kind of the result of the events of 2006. When the right-wing parties have started to really gathering and being very, very well organized. 2007, 6 years ago, was the biggest attack against our Pride March. Like, really what you can imagine, bleeding, hitting the participants of the Pride March, and Nazis were mixed without any police protection. So that time it was really a huge thing. That time was a socialist party in power. In 2007, one of the ministers of the socialist party has come out as well that he is gay. He was actually forced to come out by his party. This is well known as well. In 2007, because of this event and because we had so many supporters, the same-sex registered partnership has been accepted and passed law. Has been effective from 2009, and we still have it. 2008 was still with lots of police protection. 2009 the same. 2010 was the first when there wasn't actually nothing. It was a very short and silent march. Nothing has happened. In 2011, last year, when I have been involved as well, everybody's seeing it was a change after the middle age crisis. Meaning that it was again smiling and dancing people. There was not so many problems except of the problem you have faced, that two of you, I don't know who has been there, has been hit, and still ongoing issue. But in total, there was a very funny and a parade event. And that's why we have decided this year. Yeah, it's from last week. We have decided this year that we won't do just a march, but before the march there will be a picnic in the city park. A picnic meaning that concert, drinking, speeches, you know, just sitting in the on the ground and just being there for like 2 or 3 hours, and then there will start the march. Of course, the city parks I think will be blocked totally by the police, but I don't care. I want to have fun, so. Mm-hmm. Just so you can arrive a bit earlier, you can have some drinks, and then we can go for a march. The same route will be as last year, so alongside on the Andrássy Avenue, and then ending on the Kossuth Square before the parliament. So we didn't want to change that. There were some suggestions, but we thought that, you know, once in a year we can be in the city center and feel that we are part of this whole society, and we are here and visible. This was the idea, the background. The discussions with the police at the beginning went the same, like last year. They are very supportive, they are helping. Unfortunately, this year there has been a big change with the office we are working with. We are working with demonstrations because three of the police officers who are working there have been fired because of reasons that, for example, one of them has helped with the Euro Games as a police officer, and this is, and she has been fired because of this. The head of the office has been fired too, and there is another one who is leaving willingly because he doesn't want to work there anymore. It will affect totally our work with the police and our connection, because we have built up kind of a friendship, and we, and this is gone now. And I don't know whether it's a bad sign or not, so I don't say anything. I'm just saying the objective part, that they have been fired. Maybe the, I don't know whether security issues. And who has been last year on the Pride March? Not so many people. Okay, so still in Hungary, in Budapest, the Budapest Pride March is how it looks like. Marching on the Andrássy Avenue, which is part of the World Heritage, the biggest avenue in Budapest, we are marching there. All the side streets are blocked with fences. 2,000 participants, 2,000 policemen, like police officers, sorry, 2,000 police officers. And of course, 300 counter demonstrators we had last year, and I think it will be the same this year as well, around that. So we are totally high, totally overprotected. This year it will be the same. We will kind of, they will put us between fences. They want to secure us, they don't want to have any trouble, because in 2007 and 2008 they had enough. So the police is totally well organized now, and they are protected in a way. There will be just one entering gate where there will be volunteers who are checking all the people coming in, who is visibly against our Pride March, won't be let in. Last year I think there wasn't anybody at the beginning. The 300 counter demonstrators were at the middle of the of our route. The police has blocked them. Actually, it was a freedom of against the freedom of movement. The police knows as well, but they have done it because they didn't want to have any problem. The directive, how the police works, is that they want to minimize any risk, they want to minimize any trouble, and they want to divide the two groups completely, meaning that they don't want us to meet, they don't want us to be close to each other. So this is what they try to do during the demonstration. After that, of course, it's our responsibility, and it's a person's responsibility how the persons will wear clothes and so on. Of course, the police always suggest us to tell you not to wear any rainbow stuff fit to gender norms, because if you do not fit, then potentially you will be a target after the march if you go to a Nazi pub. Of course, don't do that. Why should you do that, right? So this is what, I mean, they cannot secure us after the march, so it should be your responsibility as well. We have talked about what kind of instruction I should give you, how to behave in another country, in Budapest, with this, with the police and so on. So the police, in a way, is our friend. We are working with them. Of course, as organizers, we are much more careful. But the 2,000 police officers, they are following orders. They don't decide. Of course, they won't hit you, so it's not kind of a culture in our country, so there won't be any problem like that. So if they ask for ID, please give the ID. They just want to record your data if anything happens. You have to cooperate with them if something happens, like, I don't know, there are counter demonstrators, somebody has been hit. I'm just saying, you know, I'm sure that won't be, it won't happen. I really hope. Just things. You have to cooperate with them at least a little bit, so they show that, you know, you are there in that case. For example, there are other cases. Adi can tell more because she has participated in many illegal demonstrations. I'm saying illegal. And she knew that it would be illegal. Of course, in another case, in that demonstrations, we give the ID to the police officers. we say that we acknowledge that we have been there, but we do not acknowledge that we have committed a crime, and that's it, and then we don't say any other word. But still it's some kind of a cooperation, even if we know that we have done an illegal demonstration. Oh yeah, that's nice pictures. Yeah, same-sex flesh love. That was the name of it last year. So this is my suggestion, and of course the police already knows that a bus will come from a foreign country, and we have a place and we have arranged that how the where the bus should stop and where you will be picked up after the Pride March. This is the only bus which will enter the place where we will demonstrate. The shield number will be given to the police as well. And there will be a Budapest Pride sign on the bus or something. Then, no, I'm just, you know, just a paper that we are there, because of course the police officers, I mean, most of the cases they do not speak any foreign language, but and they are following just orders. So if they hear, oh my God, it's a shield number, oh, it's the same. Okay, cool, come. So this is what they will do. Most of the police officers during the Pride March, they are not placed in Budapest, they are coming from the countryside. I'm sure that they do not know Budapest at all. They have sometimes they have never been to Budapest, because it has happened as well. Because, you know, I have heard some discussions, you know, two police officers are speaking, where we are going? Ah, this is under sharing. I don't know. You know, so they are really just following orders, so saying, turn right, secure that people, and so... They are good with that, so don't worry about that. And of course, they mustn't smile, they mustn't speak to the participants, and this kind of things happens all the time like that. The organizers have direct contact with the police all the time. We are in touch. Last year, I was totally involved, and I was the mayor or main organizer. We are like on a hotline, so something has happened, or just people couldn't join the march, and I called them that please tell them to the police officer, because, you know, I mustn't tell orders, even if I wanted to, that please let them enter, and they did. So there are discussions, so we know a lot about these issues, and we know a lot about what's going on. The police is really cooperative, even if now you think or you might have another experience that they are not. They are, in a way. I mean, their goal, the police office goal, is to minimize any trouble, minimize any risk that something will happen. So if you cooperate with them, in a way, it doesn't mean that you have to, how can I say that, like, do a step back, meaning that, you know, for them it would be the best that no demonstration will be in Budapest ever. No, but that means that we can be sure that the police will not attack the demonstration, no? Or more or less sure. Will not? Attack. Yes. No, the police will not, believe me, no. No, so it's not. No, because me, I was just, that was the thing of, I don't want to be in a cage and get in panic in the cage. Yeah, for sure. No. So it's still not, I don't know in which countries the police do that, but you know, not in Hungary. What? In Russia, yeah. And so they're also not likely to stop the bus, just like it happened here in Austria, that the foreign buses that were joining the Vika Airfall demo will be stopped and raided and just blocked so they cannot join demonstrations? No, because if a bus will be stopped, we will know about that immediately, because, you know, what can happen if somebody is throwing something out or something like that? Then they are doing this always so that they come inside, five or six people, coming inside and pick this one person out. Yeah, the thing is that if somebody is throwing something or I. And we have, I mean, there are two things. I mean, there is a concept, a program of the demonstration, which is handed over to the police. They know every speech, they know everybody coming from foreign country, representative from the European Parliament. They know about them. Last year it has happened that the German group, I think they were, or maybe it was mixed, I don't know, they were totally shouting during our speeches, of course, against the Nazi groups, which was good. But the way they were shouting too loud, they were disturbing the program. So the police have said that they should stop or they will be let out because they are disturbing the program. I mean, even if the Nazi group was disturbing us as well, it's not a problem. I mean, so these are things. So you can be aggressive. You can be loud. This is what I expect from everybody, that to be loud and visible and colorful and so on. But there are things you mustn't do. Of course, you don't go to the fences and you don't grab the fences and just saying that, you know, I go out and I kill you. Don't do that. Of course, don't throw out anything. Don't be violent. Don't attack the police. If the police will come to you and ask a question or they want to lead you out, just let it. The best thing you can do is that you don't do anything. If you do something against the police, you don't lift your hands up, because if you lift your hands up, it can be a threat. That if I do like this, they can say that, you know, I wanted to hit the police officer. Don't do that. You should not stop them, for example. But I think if you I mean, there are things you don't. It's not allowed to stop the police now. Yeah. To stop meaning that, like this. To touch them, sorry. To push them away. But my question is also, I don't know, but for me it's like usual that when the police want to catch someone out, that I will do something against this. No, don't do that. Because they won't hurt you. I mean, believe me, there are like two. There were like just for you to have this how the police officers are working. When our president didn't resign, there were like demonstrations against his speech that we were occupying bridges. Two groups have occupied bridges. One, it was our group. I was involved as well, and the youth Nazi group, and we were not different treated equally. Bridges. Sorry? Different bridges too. Yeah, different bridges. We were not cooperating. Come on. We were not treated equally. My fine, our fine was 10,000 forint. Their fine was 40,000 forint, and they have been aggressively put in the cars and taken to the police station. Because they attacked the police. Yeah, this is what he said. The ombudsman says differently. They are saying that the police officers, because of the assumptions about the Jobbik and the youth groups, they were kind of more aggressive with them as well. What they are, how they are doing with us, they are protecting us, really. I mean, if you are not aggressive and if you show that you are cooperative, even if you, for example, commit a crime, then they won't hurt you. Because, you know, there are lots of media attention there. There are many cameras, photos from the police as well. Everything is recorded. So if they do, I mean, a bit against the law, they will be punished too. And the police officers as well. For example, what has happened 23rd of December last year, Aggie was participating too. Aggie is participating in everywhere. Of course, they wanted to do everything clearly and purely and everything perfectly. Because, you know, they are kind of watched as well by Big Brother. So they have to be good as well. Meaning that everything fitting to the normal standards and nothing against the law. Because, I mean, so the cooperative thing is very important. If somebody is taken, for example, I am taken by the police and you're really loving me, still don't attack the police, please. Because then you will be taken too. So it's much better not to do anything against the police, even if you are against the idea that somebody is taken from you. I hope it won't happen during the Pride March, but still. Well, so does this mean if we are seeing something, some kind of aggression from the police, can we film that? Of course, yes. Okay. And do that, please. Yeah, okay. I mean, because like, I think it's very similar to the kind of it works in Austria. Well, you can film everything. Okay. Yeah, yeah, and of course you can write down the number of the police officers because there's always a number, there should be a number, because then it's unofficial and it's not, it's very bad if there isn't any number. But the Pride March is really with high level security, 2,000 police officers, it's really overprotective. No, no, it's just because for me it's weird to think and to feel protected in a cage. That's a different situation. I think we got the harassment. Yeah. Yeah, for example, the fences actually. What, you want to say something? Yeah, because I think there was a lot of about police situation, and there's other actors in that on that day too. And I wanted to ask about counter demonstrations, if you know anything about how the fascists are preparing or. What we can expect on that side. Okay, I just would like to mention, I googled the official Nazi sites and so on, and everything what I could with the word faggot, because they are using this, on the official sites there are, or on their own Nazi sites, there are no information about gathering, gathering or counter demonstration. Till now. Yeah, yeah. So. But it means nothing because it can be that they are organizing themselves on mailing lists or something like that. Mm-hmm. But for example, 2 years ago, I don't know how it was last year, but 2 years ago, they put it on the websites too, that we should organize ourselves. Yeah. And for information, Eurogames, so-called the biggest sport and cultural event in Europe, will start next week on Wednesday. And after that, there will be the Pride Festival with 104 programs, and the march is just one of these 104 programs, just for you to know. So we are not doing just the march. So it will be like, for just imagine, for the Nazis, two weeks long, faggot events in Budapest. They are in hell now. I mean, and we have lost the license of organizing the Olympic Games, and now we have the so-called faggot Olympics in Budapest. So they are totally, I mean, I'm just imagining that, you know, in this pub scene, drinking a beer, these fucking faggots, and oh my god, they're organizing a faggot Olympic here, and we are just here in this poor pub, and we are drinking beer. You know, they are losing. They have to lose. What I would like to add, and what I know about different parties and about Jobbik and so on, that they have now a lot of internal problems. So because there are fights between them, so I think they are concentrating. Yeah, but this is Jobbik, for example. So they are concentrating a little bit on this, but that is just an opinion. So I don't know. But okay, you told, before you okay. told about that demonstration, yeah, that's yeah. already. So two things: there will be a demonstration, a remembering event of a battle, which is totally related to right extremist right wing groups. It will be on the Hero Square, which is totally next to the City Park, but 6 o'clock. We will leave the City Park 4 o'clock. So we won't be overlapping. We still think, and the police think, that they will be on the Hero Square. And it's good for us if we know where they will be. They will do the same like last year. If they think that the two groups will meet each other, then they will change the route of our demonstration. So we will be led to the other way. So here's the City Park, here's the Hero Square, the Andrássy Avenue. So we want to march like this. But if there will be any big extremist group, we will be led in the other way. And you have to just follow the trucks. We will say everything in English and in Hungarian, so you will be informed. But the main things, of course, you follow the crowd and you follow the trucks, you follow the music. So we will be divided. They want to separate us. It won't be. It would be fine. Just I think the biggest things can happen after the Pride March, which is kind of. I hope it will be solved that the bus will pick you up if you come. The bus will pick you up during the end of the demonstration on the place of the demonstration, which is actually secured as well. Because last year I think it was. I mean, I was so angry about me not thinking about this as well, that in the last moment, this stupid people have found you. But that's a very important point. Maybe we can answer it now, because we also didn't focus on that. That the last moment is still very important, and we need concentration. Jetzt rede ich vielleicht Deutsch, oder jetzt? Also quasi, da war eine schöne Demonstration und irgendwie jetzt ist es zu Ende und alle sind erleichtert, aber es ist noch nicht vorbei und man muss dann noch raus und zum Bus und irgendwie da braucht es noch Konzentration und wir haben deshalb beschlossen, dass wir am 5. Juli, also 2 Tage bevor wir nach Budapest fahren, noch ein Treffen machen für alle, die mitfahren, also so ein verbindliches Treffen. wo wir das nochmal genau diskutieren, damit auch alle Bescheid wissen und im richtigen Moment dann auch alle irgendwie wach sind und sich konzentrieren. Also wer mitfährt, 5. Juli ist 5. Juli 19 Uhr, oder? 19 Uhr. 7 Uhr hier werden wir mit allen Leuten, die mitfahren, sodass man sich auch mal sieht und sagt, okay, die gehören zu unserer Gruppe, uns nochmal gut besprechen, was das betrifft, wie man hineingeht und wie man wieder weggeht. Und natürlich. Okay. Der Bus wird um 11 Uhr beim Westbahnhof abfahren und wir schätzen mal, dass wir gegen Mitternacht zurückkommen. Eher überpünktlich oder? Weil ich freue mich dann zu mir und es wird extrem knapp bei mir, deswegen würde ich jetzt gerne meinen Freund das fragen. Verdammt, wenn du wirklich um 11 Uhr oder um 5 nach 11 kommst, ist nicht so wenig. Nein, ich glaube, um 5 nach werden wir warten, aber wenn okay. Du sagst, du kommst um halb, dann weiß ich nicht. Ich kann es um 5. sicher schon genau sagen, aber ja. Marius dürfte es ja auskennen. Aber es wird auch 2 Telefonnummern geben, eine davon ist eine österreichische Nummer und es wäre cool, wenn du dann anrufen könntest dort und Bescheid geben könntest, wie viel du dich verspätest. Okay, nein, wenn also das 3 Stunden spätestens um 5. werde ich es ganz genau wissen, soll es mit Sicherheit dauern, aber. Dann Bescheid sagen. Absolut. Wann ist die voraussichtliche Ankunft in Wien? Weil, also gegen Mitternacht. Nein, Quatsch, in Budapest. Oder im 11 losfahren, weil die dann doch zu anderen Gruppen mal dazustoßen möchten. Weil ich jetzt zu denen da eben quasi nur nach Budapest fahren. Damit die in etwa was, wie man da organisieren kann. Dann haben wir auch gefühlt, wann man etwa in Budapest ankommen. Plus minus Stau. Also wir haben 4 Stunden mit Pause und so gerechnet mit Fahrt. Also wir wären dann 3 oder so. Und dann kommt direkt am Gelände quasi, also was ihr so verstanden habt, dann wirklich direkt nicht beim Garten, also mit dem Stadtpark, sondern wirklich da bei den Gates. Und das Picknick ist dann innerhalb von diesem Zaun oder ist das außerhalb? Zaunfenz? Ja. Innerhalb. Within the, it will be secured. Aber ich habe das gleich mal, also kann man da wieder rausgehen oder musst du dann quasi drinnen bleiben? Nein, dann bleibt auch da. Ja, weil das ist. Ja, ich kann das mir nicht vorstellen. Also, wie soll das aussehen? Also, jemand kommt und dann geht raus und da wird Nazis sein. Und, also, und du bist nicht secured, protected? Geschützt. Geschützt bei der Police, wenn du rausgehst. Und was ich noch erzählen könnte, dass ihr die Botschaften anruft, dass sie kommt und ja, wir aber sind nicht hier. Jede von uns. Ja, wir haben das jetzt schon. Ja, natürlich, aber das ist auch sehr wichtig. Wenn ja. Das PKW kommt, kann man sich dann irgendwie zu euch auch anschließen? Also die in den Bus kommt, weil wir können wahrscheinlich wegfahren, aber. Ja. Das geht natürlich schon, aber vielleicht kannst du dann einfach eine Telefonnummer oder diese Telefonnummer, die offizielle, da geben und so, wo seid ihr jetzt und so. Ja. Wir werden einfach auch am 5. kommen und da wird es dann eh schon die Telefonnummer geben. Oder eine E-Mail schreiben. Genau. Und vielleicht mit dem Parken. Also man kann da parken in der Nähe, aber es wird natürlich abgesperrt sein. Also man kann da auch mit der U-Bahn hinfahren, vielleicht irgendwo parken, wo du weißt, da wird nichts passieren und dann in die U1 ist das? Ist das die U1? M1? Ja. Und zum Heldenplatz fahren. Also wir haben vor 2 Jahren da im Bahnhof geparkt, weil wir die Parkgebühren nicht checken wollten, und einfach dann im Ostbahnhof geparkt und sind dann eben mit den Öffis halt reingefahren. Ja, ich kenne mich aus dem Budapest. Also einfach zum Parken. Ich meine, wir würden halt bei unserer Bezugsgruppe zu 5 und eine würde kommen, weil dann haben 5, weil die anderen kommen nicht, das ist okay, oder? Und wir tauschen uns dann einfach. Genau, also es ist wichtig, dass zumindest eine da ist. Wir nehmen dann an, dass die Infos weitergegeben werden natürlich oder auch das, was ausgemacht wird. Mhm. Natürlich, wenn neue Informationen wir haben, wir teilen das mit Rosemary und dann. Also letztes Jahr, das ist auch passiert, und, vor dem Marsch. 3 Tagen eine Kontrademonstration wurde angemeldet. Okay, cool. Weil die ungarische Gesetze sagt, dass 3 Tage vor dem Event muss man das angemeldet sein. Und das ist legal, das ist offiziell. So. Also wir müssen noch ein bisschen warten, etwas wird noch passieren und etwas Neues wird passieren, das wir wissen noch nicht. Für mich, also meine Meinung, das ist immer besser, wenn eine Demonstration ist angemeldet. Wenn es nicht angemeldet, wir wissen nicht, wo die Nazis werden. Also das ist besser für die Polizei auch. Also heißt, am 5. Juli werden wir das zumindest wissen, schon. Ob jemand. Ja, das ist schon am Donnerstag und am Samstag ist die Marsch. Also ja, wir werden schon das wissen. Okay. Gibt es eigentlich diese privaten Securities auch wieder? Nein. Nicht dieses Jahr. Hattest du Angst letztes Jahr? Ja, ich weiß. Ich wollte nicht aus dem Bus aussteigen. Ja, nein, das war ein Club-Besitzer. Wer hat das uns angeboten? Wir hatten das, ja, aber die Polizei sagte, ja, wir brauchen mehr Freiwillige. Es ist immer gesagt, dass zum Beispiel unsere Demonstration ist so angemeldet, dass wir 1500 Mitglieder und die Polizei sagt immer, 10% muss man freiwilliger sein und helfen mit der Demonstration. Also es heißt 150 Freiwillige. Wir haben so viele nie. Also wenn der Betrieber hat es uns angeboten hat, wir sagten ja also okay, 80 Private Security Persons, dann ja, warum nicht? Das war nicht so schlecht. Ja, ich würde auch nicht sagen, das war perfekt. Aber viele hatten auch gesagt, dass sie auch mochten diese Leute, weil sie waren sehr mit vielen Muskeln und sie waren auch sehr hübsch und so weiter, aber ja, ich weiß, was du meinst. Und ich hatte ein bisschen Angst auch. Ja. Aber ich meine, das ist auch meine Meinung, wenn sie, also diese Private Security Persons, wir wollen nicht da werden, also hier mit der Demonstration, sie hätten die Kontrademonstration Was? Ja, wirklich. Ja, wir müssen das sagen, das war so. 80 Leute weniger dort. Ja. Ich habe noch eine Frage und vielleicht, Agi, kannst du auch noch mal was sagen? Weil das wird ja auch immer gesagt in Ungarn und das fällt auch auf, da sind sehr viele Leute aus dem Ausland auf dem Pride March. Manchmal sagen die Leute, das sind mehr Ausländerinnen als Ungarinnen, die da auch leben und so. Ja, wie das diskutiert wird, auch in der Community und in den Medien, so, ja, was macht das für ein Bild? Also an beide. Also, wir haben vorher auch schon gehabt, dass sehr, sehr viele Menschen aus der LGBT-Community denken, dass also sie möchten den Pride einfach nicht haben. Die sagen, dass es eine Provokation ist oder so etwas. Also die sind damit auch nicht einverstanden. Und diejenigen, die kommen, also davon sind auch sehr, sehr viele Sympathisanten und von verschiedenen Zivilvereinen wie Amnesty und so weiter und so fort. Also deshalb habe ich auch viele Community eigentlich heißt, weil wenn wir unter Community alle LGBT Menschen verstehen, dann die sind auch mit dem Pride nicht einverstanden und sie denken nicht darüber nach, ob Ausländer kommen oder nicht. Ja, und I will tell it in English because it's much more complex. We LGBTQIA persons in Hungary considered as import products from Western European countries. We are not part of the society, of course, and we are just following a fashion of Western Europe. This is what they are saying. And of course, when so many foreigners came to the Pride March, and they are saying that this is the same, they want to occupy us. They want us to follow the European standards, the Western European standards, and we Hungary, just a minor country. We are oppressed, and this is the value we have to follow. And if, for example, the Jobbik extremist right-wing group, they are against the EU, and if because they are against the EU, they are saying, of course we are homophobic, we are against this homosexuality, because it's just a Western European thing. Hungarian are not homosexual. There isn't any Hungarian and homosexual. This is the same, I think, happens in Africa too, so it's not something East European thing. I remember that a Uganda a priest has said, this is what Obama wants us to follow, and this is what this Obama is want us to do, and they're showing like pictures about same-sex persons doing SM stuff and fisting and this kind of things for the community. This is the same things that the US is occupying African countries, and they want them to follow these human rights standards. And this is the same in Hungary. Of course, we are fighting against it. We are not, of course, not accepting this. And we were talking about this, when we are seeking for supporters, we are seeking for supporters from everywhere, from every field of the society in Hungary, from every country, because yes, we have some problems, we fight them, which is really difficult, we need supporters, every kind of support we need, and we do not think that you know that for something is better than us, and we are not well civilized and so on in the street. So we don't think that we are occupied by you, and you came and you will totally occupy us and this kind of things. So it's not about that. We are just want to have some support, and we are really happy if somebody came and support us as a solidarity. And that's why we try to give you. Kind of a short background, what is going on, because this is how you will understand what you are supporting or not. And this is I think we have discussed before. This might be we usually go to other prides as well. I went to last year's many prides, and yeah, this year I went to Ankara's pride and Bratislava's pride. Maybe you have heard about as well. It was very close to here. A smoke bomb has been thrown. Yeah, when there were like three marriages, same-sex marriages to a lesbian, a gay one, and the heterosexual marriage act was done on the stage, and the smoke bomb has been thrown to the participants when the heterosexual couple was on the stage and doing the marriage. Like, how bullshit it is! Like, can please come on? But nobody was panicking. I thought actually that was an effect of the stage and this kind of thing. I didn't know that it's a smoke bomb. Just I had this feeling when after they said the security please, and I have seen some people were a bit afraid, and I thought, oh my god, this is a smoke bomb. Oh my god, now I have to be afraid as well. But I wasn't, so and there wasn't any problem. It was really nice, even if a smoke bomb was there. There were some counter demonstrators. But my biggest experience was a person coming from the US who has never been to Europe. Poor lady. She came first to the Bratislava's Pride, and she was starting to cry when she has seen all the police officers. For me, it was totally normal, you know, watching police officers, and there were counter demonstrators, of course, of Jesus and Bible pictures and so on. And she was really crying that she has never had this experience, that somebody is against this, because all the time the pride marches in the US, where she was living, all the time there's just a parade. And I was like, you know, I was going there, like, filling with my roller, and oh my god, police officers, hi, counter demonstrators, hi! And I was just going there, you know, colorful people, that's okay. And I was just, like, turning around, and she was crying. I was like, what's the problem? Somebody has hit you. No, I have just encountered demonstrators. I'm like, okay, don't come to Budapest then. Aber ich habe auch noch eine Frage, und zwar hat ihr das Festival vor dem Budapest Pride March ein bestimmtes Motto, und das ist Diskriminierung und Marginalisierung innerhalb der Community. Stimmt das? Könntest du dazu auch noch was sagen? In der Community. Mm-hmm. Yeah, this year we have really focused on doing alliances with other minority groups, and of course focusing on things what's happening in the community. Never ever a community is pure from any kind of discrimination, meaning that our Pride organizer team is against racism. Our Pride organizer team, of course, promoting homosexuality, so-called, by the extremist right-wing parties. We are not defending those LGBTI persons who are racist. Of course, we are against the racism between the community, we are against the transphobia in the community. For example, last year it has happened that one of the, directly saying that gay club, because it's mainly for homosexual men, they didn't let three Roma transgender people entering the club. And we will never do a party there, ever. Because we are against this kind of behavior, of course, even if it happens in our community. We are against racism, we are against xenophobia, Islamophobia, and everything which is, has doing anything with phobia. If it happens in our community, we are against that too. Of course, that's why we want to promote the diversity of our community, for example, that there are persons in our community who are disabled, who are with a Roma origin. So there are overlapping between the minorities, and of course they are kind of oppressed, because the media is always showing the homosexual men and the transvestites. Even the lesbian persons are a bit oppressed, not talking about gay Roma persons, disabled lesbian, they are never shown, and even if they are unknown in our community. And that's why we have done these drawings about like figures in our community which are kind of visible even. This is what you, I think you meant to. And I'm really happy about this, because last year it was like that if we are an LGBT organization, we have to focus just on LGBT issues, and we have to work with that one. We do not make alliances with Roma minorities, I mean, or homeless things. And now this year, for me, it was really a happy change that we support the homeless movement, and they are supporting us as well, which is really a new thing. That these groups, for example, on the Life March, remembering of the Holocaust, the Roma group and our group was marching together. So these alliances are really important, I think, because you know the root cause for oppressing the minority is the same all the time. If you do not fit to a norm, if you are Roma, you are not white, Christian, and Hungarian, so-called. If you are gay, you are not a white and Hungarian, and so on. Then we are oppressing you and we are discriminating you. It's the same root cause. And we have to fight. We have to fight together, because we are, of course, stronger together than separately. Gibt keine Frage, gibt so eine extra Lesben-Sichtbarkeitsinitiative oder so? Weil es ja oft gerne untergeht, also in Wien zum Beispiel manchmal ein bisschen. Kannst du die Frage noch einmal? Konkret weiß ich nicht, nein, aber in Wien kommt mir oft vor, dass so das Lesbische sehr untergeht. Wie meinst du die Repräsentation? Bitte? Die Repräsentation? Genau, ja. Ich wollte fragen, wie das in Budapest war, wie in den letzten Jahren. Also, wie meinst du das bei verschiedenen Veranstaltungen oder Medien? Also vielleicht wie es in den Medien, aber du hast mir eh schon gesagt, dass das eher nicht so, also dass das untergeht, oder ob es vielleicht spezielle Veranstaltungen gibt im Vorfeld oder danach, oder wie solche Auftritte ja, sind. Ja, also ich denke, es gibt verschiedene Plätze für Männer und für Frauen, wo wir uns treffen, das kann man sagen. Ja, aber natürlich für Frauen gibt es weniger Plätze. Aber natürlich, aber das ist ein Festival, nur ein lesbischer Festival. Im Oktober. Und das ist eine neue Kneipe. Für lesbian persons. Also das ist ganz neu, aber das ist nicht nur, also das ist eine Underground-Kneipe eigentlich oder so etwas. Und literarische Kneipe auch, aber das ist auch ein Verbindung für bestimmte lesbische Veranstaltungen und so. Also ja, wir haben eine lesbische Verein. Zivilverein. Ja, was? Ja. Okay, lesbischer Verein auch, aber. Aber zum Beispiel unter den Organisatorinnen der Parade gibt's da, sind das hauptsächlich Schwule oder sind Lesben beteiligt? Ja, oder wie ist die Präsenz auf der Parade? Ja, dieses Jahr da gibt es mehrere Lesbien. Ja. Bei uns ist nämlich umgekehrt, und wenn du auf die Wiener Parade ja, gehst, das ist eine, ja, das war es ist eine schwule Veranstaltung zum Quadrat. Ja, aber das muss man sagen, wie ich das schon am Anfang gesagt habe, hier arbeiten an alles nur sehr, sehr wenige Menschen. Also und wir sind immer die gleichen. Also und ich würde sagen. Ja, also aber muss ich auch sagen, dass letztes Jahr bei Parade waren mehr Männer. Aber dieses Jahr dann mehr Frauen, wirklich. Wir hatten auch heterosexuelle, wir hatten auch zwei Trans-Personen, aber sie arbeiten also nicht mehr bei uns, weil sie hatten keine Zeit. Dieses Jahr, das ist auch sehr gut, die erste Trans-Verein registriert wurde, also offiziell. Das ist auch gut. ich glaube, in Österreich liegt es einfach daran, dass die Parade halt von der HOSI organisiert wird, also eben von einem Verein, und dass das halt eben von den Strukturen her in dem Verein sicher ganz was anderes ist, als eben so, wie du sagst, es halt wenige Leute, die sich da engagieren. Also das kann man nicht miteinander vergleichen, da sind ganz andere Strukturen schon dahinter, und dass die HOSI jetzt nicht ein sehr frauenfreundlicher Verein ist. Liegt an den Strukturen, von den Hierarchien und so weiter. Ja, also, das kann man schon wieder. Ich weiß, dass das sicher circa sicher 10 Leute oder so sind. Also das sind schon Männer wie Frauen, nur die Leaders sind nur Männer. Also der Obmann ist ein Mann, also das ist das Problem. Es gibt 10 Leute oder alles? Oder? Ja, sie haben etwas anderes. Ja, sie haben halt... Wir haben ein komplettes Buchhaltung so weiter. Also die Leute, die einzahlen, also die 10 Leute, die ich kenne, die da rumlaufen, da organisieren, sind nicht so bezahlt. Nein, sind nicht bezahlt, sind Volontären, aber sind junge Menschen, die engagieren, aber die haben hinter sich den kompletten Apparat vom Verein noch einmal. Okay. Also die haben schon mehr Leute. Und, das bedeutet dann mehr, also es gibt auch andere Volontäre. Genau. Aber man sieht halt, es sind junge Menschen, die halt eben die Bewerbungen machen und das erledigen und so weiter, aber das Geld, die Abrechnung und so weiter, macht dann eben die der Verein groß. Also die sind so aufgeteilt. Ja, aber die sind alle ehrenhaftlich. Ja, klar. Also auch herabrechnen. Aber das ist in Österreich, du hast bei der Parade, es melden sich Gruppen an. Man meldet es an, einen LKW oder eine Fußgruppe. Und es ist jetzt nicht so das große Gemeinsame, sondern, also schon, man geht gemeinsam, aber es waren ja 60 Gruppen so circa, die alle halt ihre Anmeldung machen, und es sind irgendwie für schwule Gruppen. Und es ist eine Kostenfrage, weil du zahlst nicht. Also okay, Entschuldigung, jetzt muss ich wieder unterbrechen. Weil vielleicht könnt ihr das einfach nachher das irgendwie erklären, weil ich sehe schon, dass jetzt die Leute anfangen zu gehen. Gibt es jetzt noch eine Frage zur Parade, zum Hinfahren oder irgendwie was offen? Sonst würde nämlich Georg jetzt noch kurz nochmal zusammen die Infos, was unseren Bus betrifft, sagen. Ja. Im Moment haben wir einen Bus organisiert, das haben sich schon einige Leute angemeldet, vielleicht wird sogar noch ein zweiter Bus. Die Anmeldung kann per E-Mail erfolgen. Da ist ein Flyer an die Rumlinge, steht E-Mail-Adresse drauf. Da kann ich mir hinschreiben für die Leute, die mitfahren wollen. Es gibt auch einige Leute, die nur hin oder nur zurückfahren wollen, das ist auch möglich, wenn sich das halbwegs die Waage hält. Der Bus ist kostenlos grundsätzlich. Und ja, wir haben. Wie gesagt, am 7. Juli ist die um 11 Uhr am besten noch die Abfahrt. Am Donnerstag davor gibt es noch eine Veranstaltung, wo wir genauer die Gruppe, die wir im Bus zusammenbringen wollen, um ein Kennenlernen zu ermöglichen und abzuschätzen, was die Personen, die da mitfahren, machen wollen und was nicht. Dort wird es auch noch zu dem, was wir uns zur Sicherheit überlegt haben, noch mehr Infos geben. Also so, dass wir zum Beispiel geschlossen vom Bus hin und geschlossen zum Bus gehen wollen und während der Parade die Leute sich selbst in Gruppen organisieren sollen. Das möglichst auch schon vorher in Gruppen zusammenfinden oder bei dieser Veranstaltung am Donnerstag am 5. für die Personen, die noch keine Leute kennen. Ja. Und die dritte Tour? Geht der Bus? Wann sind wir denn in Wien? Sie kommen Mitternacht. Also, ja, ihr könnt noch bleiben, so am Samstag, da wird eine große Party sein. Ja. Auch Rainbow-Party. Und kriegen wir die Informationen von euch noch? Naja, oder so? Findest du alles auf der Homepage? Okay. Ja, das ist dein Programmheft auch auf der Seite. Also, okay. Da ist er drauf. Und es wird, also wenn die Leute, wenn ihr euch nur interessiert, wie zu fahren, nicht genau wisst, dann können sie auch schreiben, dann schicken wir euch die Informationen, die genaueren, auch noch per Mail, dann könnt ihr später entscheiden. Aber natürlich ist es gut, sich so früh wie möglich anzumelden, damit wir besser planen können. Ja, aber auch ungern per Mail irgendwelche Detailfragen stellen, die eigentlich schon längst abgeklärt wurden davor, weil sonst kann man das alles einzeln beantworten. Das ist schon sehr mühsam. Aber wir werden jetzt bald mal ein E-Mail an alle, die schon angemeldet sind, schreiben, mit wie wir uns die Sicherheit in Sachen vorstellen. Ja. Und ein Teil ist schon rausgegangen. Also wer sich jetzt anmeldet, kriegt das sofort. Ja, vor allem ist es auch gut, wenn sich Leute möglichst herzlich melden, weil die Frage nach dem zweiten Bus offen ist und die meistens organisatorisch nicht leichter wird, umso knapper ist. Mhm. Genau. Ja, und eine Info hätte ich noch. Es ist geplant von ein paar, dass sie in Budapest nach der Pride direkt gleich im Anschluss an die Abschlusskundgebung so eine Activists-Party machen, so, wo man noch sich ein bisschen erholen kann und austauschen und Eindrücke teilen und so. Und dafür suchen die Performer, also Leute, die Musik machen oder irgendwie was beitragen wollen. Also falls das jemand interessiert, bitte bei mir melden, dann können wir das auch, können wir mit dem Bus jemand mitbringen dafür. Und hoffentlich ihr kommt, also, das wäre eine gute Erfahrung. Okay, da ist noch ein gibt es schon ein Programm, was die Veranstaltung unter der Woche oder an dem Tag? Ja, also auf der Seite, das ist ein Programm, habt auf Englisch auch, also du kannst das auch wirklich lesen. Also da ist auch eine Landkarte, also the route of the, die Route. Ja, die Route von der Demonstration, auch die Plätze für die Veranstaltungen, Workshops und so weiter werden. Also alles kann man da finden. Okay. Kurze Ergänzung vielleicht noch. Es ist eigentlich schon gefallen, es wird Info-Belegungen geben, also bei einem Bus, dass es nicht verloren geht, also wenn irgendwas ist, dass man dann anrufen kann, oder davor in Wien vor der Wegfahrt, wenn jemand nicht kommt, dass die Person anrufen kann und sagt, okay, jetzt leide ich gar nicht, mein Fuß braucht oder sonst etwas und dass wir nicht warten müssen, unnötig. Und die Botschaft ist informiert, dass wir kommen und wir werden dann auch an alle, die mitfahren, dann so Nummern aufteilen, also Rechtshilfe, Leute bei der Botschaft, wo wir jetzt erreichen sind, in vielen Notfällen. Ja, und dann gibt es dann noch. Das ist immer aus vielen Angst. Wenn es einem irgendeinem Grund übrig bleibt, fährt dann ein Auto am Sonntag zurück, also da kann man irgendwo die Nacht verbringen, aber nicht auf der Straße, bitte, wie wir gehört haben. Da ist noch eine Frage. Gibt es hier in Österreich eine Rechtshilfe, die eingeschaltet ist, oder ist es nur eine Botschaft? Ist noch nicht, aber wäre vielleicht auch eine gute Möglichkeit, das noch zu organisieren. Ja. Ich habe nur eine Teilfrage. Mein Reisepass ist abgelaufen. Ich habe nur beantragt, ich weiß nicht, ob er rechtzeitig fertig ist. Ist das ein großes Problem? Was ist das zu politisch? Hast du einen Personalausweis? Nein, Führerschein habe ich aber. Also ist so, offiziell brauchst du nicht mehr Ausweis, also ein Personalausweis oder ein Reisepass. Ich weiß nicht, wie es dann abgelaufen ist. Aber voriges Jahr ist mir persönlich so gegangen, dass ich meinen Pass vergessen hatte und meinen Führerschein mitpasst. Und das war kein Problem gegenüber der Polizei. Also, okay. Bei der Einreise wird nicht kontrolliert. Es gibt keine Grenzkontrolle mehr, aber offiziell vom Gesetz her benötigt man Reisepass oder Personalausweis. Das ist eine Folge aufstellen müssen, die Grenze. Nein, das ist keine Grenzkontrolle. Ja, aber Sie dürfen kontrollieren. Ja. Sie können innerhalb von 50 Kilometern ja kontrollieren. Also, ich weiß nicht. Gewissheit ist das keine. Ja, das nein, ich sage, der Gesetz ist so, ja, aber. Nicht immer so streng. Ja, das ist das Beste, dass du einen Ausweis hast. Ja, Ausweis nimm ich sowieso mit. Ein personaler Ausweis. Also besser schauen, dass es da ist und wenn nicht, dann musst du halt damit rechnen, dass das, ja, gut, das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber könnte sein, dass es eine Kontrolle gibt. Also ich bin zurückgeschickt worden, bin einmal nach Budapest und bin dann beinahe an der Grenze zurückgeschoben worden, das war im Sommer und hatte einen Führerschein dabei, bin zurückgefahren bis nach Wien. Also nur zur Warnung, also mir ist tatsächlich passiert. Das war vor 2 Jahren. Und da war irgendwas Reisedingens und ich wollte eben nach Budapest fahren und bin dann wirklich, bin aufgehalten worden in einem deutschen Auto und habe eben keinen Pass gehabt und habe zwar einen Führerschein hingehabt und bin aber abgelehnt worden und habe zurückfahren müssen. Also ich finde, wir sind zu weit stehen, wenn wir ja, wie gesagt, also es ist mir nur passiert, ich bin in einem deutschen Auto im einen gefahren. Also ich bin dann sehr kontrolliert worden und bin dann zurückgeschickt worden. Okay. War ziemlich heftig. Das muss ich erst überlegen. Ja. Gibt es noch irgendwelche Fragen? Oder auch an die beiden? Ja, wer kommt? Wer kommt? Gute Frage. Wer kommt mit? Ja, du kannst doch entscheiden. Gut. Ja, dann vielen Dank an euch beide. Thank you very much for coming and for sharing information with us and impressions. Yeah, I thank you. Ja, und dann, es gibt noch Getränke und wir können hier noch ein bisschen nachbesprechen und wer noch was genau wissen will oder so, fragen. Frage an euch, braucht ihr noch Leute, die hier saßen? Also dort. Kannst du, lebst du dort? Nein. Ich lebe in Salzburg und deshalb habe ich das auch nicht 100% zu sagen. Corona-Bitch ist nicht mehr. Aber das ist die Alina, meine Tochter, und die ist gut. Aber die kann auf jeden Fall zum Vorbereitungsprojekt. Ja, aber ich meine, das Übersetzen ist halt dann dort wie letztes Jahr war und weil da war gerade niemand dabei mehr, wo wir zum Bus kommen sind. Und das wäre dann vielleicht, dass man sich überlegen kann, dass ihr halt auch meine Telefonnummer her. Zuerst muss ich mal in den Auto kommen. Aber dass ihr vielleicht ein bisschen hier wegfahren und ihr steigt dann erst ins Auto oder so. Wir können wahrscheinlich auch sagen, bis zu halt bei 30 Fahrschule. Ja, aber das ist meine kleine Probleme. Das ist ein Auto, das ist ja viel schneller. Wenn wir noch gar kein letztes Jahr haben, auch ein Wagen dann flexibel sind, und PKW, weil ist auch kein Bleibreiche da, dann muss man die später. Genau, das ist eh gerne. Also Plätze und die Telefonnummer und alles und jederzeit das Ganze und gerne anschließen, dass ihr also es wäre total super, wenn ihr sagt, okay, wir gehen mit euch zum Bus und dann von dort, oder wir oder ihr steigt zum Rhein und fahrt bis zur U-Bahn-Station mit und dann zuerst zum Haus. Okay, gleich jetzt echt hier. Bis wir quasi weg sind. Ciao, Papa. Also alles, ja, alles sehr gerne. Ja. Magst du vielleicht? Ich gebe dir gleich meine Nummer, kennst du dir die Nummer? Aber ich gebe dir, gleich meine Nummer und. Also, vielleicht braucht es. Ja, und meine die E-Mail auch. Immer alles auf Englisch, insofern da braucht es, glaube ich, nicht so viel. Ja. Aber wenn irgendwas ist oder so, oder es kann ja auch mal irgendwie stressig sein, dass irgendwer einfach sich wohler fühlt, wenn man direkt übersetzt sozusagen oder mit der Polizei oder so. Nein, nein, das ist klar. Das ist klar. Das ist klar. Das ist nicht mit ganz viel Gerei, ja. Im Sinne, dass man das mehr mit Sponsoring und so weiter. Und dieses Jahr hat auch eine sehr konservative und rechte Zeitung, die so gratis Zeitung gibt, die heute hat sogar promoted Pride und hat gesagt, ja, ihr könnt VIP-Tickets gegen unsere Leser, die sind live dabei, weil die geöffneten Straßenbahn. Also es ist mittlerweile nicht die Partyindustrie, das gleiche, was in überall in Westeuropa passiert, ist einfach die gleiche Nummer mit Sun Company macht Advertising für Freunde, für Poppers. Das ist echt eine Industrie, die also, aber wenn sie dann kommt, noch zur Vorbereitung, 10 oder 20 Leute, aber dann wird sie das Ganze. Ja, und dann weiß ich vor allem auch schon. Nein, nein, also in Wien ist es eben und die Nenngelder sind nur weit von LKW, das ist 500 Euro, die du schaffen und warum kannst du jetzt schon haben? Weil meine Mutter Ungarin ist. Nein, nein, das sind nur die Kleinen, aber wir sind dann irgendwie die politische junge Leute und vielleicht der Obmann oder so, aber die haben einen kompletten Verein um sich hinter sich, deswegen ist es nicht. Nein, nein, das wäre nicht. Aber auch auf Deutsch, weil sonst versteht ihr es nicht. Nein, ihr könnt es nur mehr schicken. Kann ich mir dann gleich was zu nehmen? Aber du hast nicht alles gesagt, was du sagen wolltest. Naja. Aber ich fand, du hast es voll gut gemacht. Ja. Du hast dir viel zu viele Sorgen davor gemacht. Ja, ja. Ja. Obwohl, das war nicht perfekt. Ah, das hat gepasst. Auf Deutsch? Ich meine, ja. Hallo. Hallo. Ich hätte sehr gerne... So, das kann man jetzt mal ausschalten, da langsam. Ja.